كثيرة. أما بعد, im Namen Allahs, Allahs Barmherzigen, Allahs Segen und Heilige Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wir sind angekommen im ersten Band, im Kapitel As-Salah, im 743. Hadith, auf der Seite 362. Imam Abu Dawud, rahimallahu ta'ala, sagte: Wer alles sagte, dass man beim Aufstehen von der zweiten zur dritten Rak'a die Hände hebt? Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach der zweiten Raka aufstand, sprach er den Takbir und hob seine Hände. In diesem Kapitel erwähnt der Imam rahimahullah ta'ala einige Überlieferungen darüber, dass es Sunna ist, an dieser Stelle die Hände beim Gebet zu heben. Und das ist die vierte explizit authentisch überlieferte Position im Salah, in der man seine Hände hebt. Die erste ist bei der Öffnung des Gebetes. Darüber sind sich alle Gelehrten einig. Dann die zweite ist, wenn man sich zur Verbeugung, übergehen will. Und die dritte ist, wenn man von der Verbeugung sich wieder aufrecht hinstellt. Und die vierte ist diese gerade eben erwähnte. Und die funktioniert nur in einem Salah, das aus mehr als zwei Rak'a besteht. Also hat es was mit dem Maghrib, Isha, Asr oder Dhuhr-Gebet zu tun. Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Und diese Überlieferung ist der Hinweis darauf, dass man das auch zeitgleich geschieht. Also das Sagen von Allahu Akbar und das Heben der Hände. Aber das ist sicherlich nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass man, wenn man steht, die Hände erhebt, wie man am Anfang des Salah auch die Hände gehoben hat. Denn den Takbir, der ist ausführlich oder ausdrücklich überliefert in einem Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, dass man ihn spricht, während man sich bewegt von der einen Position zur nächsten Position. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Beginn des Pflichtgebetes den Takbir sprach und seine Hände auf Höhe der Schultern hob. Dies machte er genauso, wenn er mit seiner Lesung fertig war und sich verbeugen wollte. Im Sitzen hob er im Gebet allerdings die Hände nie. Wenn er nach der zweiten Raka aufstand, hob er seine Hände ebenfalls und sprach den Takbir. Abu Dawud sagte, in einer anderen Version heißt es, wenn er nach der zweiten Raka aufstand, sprach er den Takbir und hob seine Hände, bis sie auf Höhe der Schultern waren, genauso wie er am Anfang des Gebetes den Takbir sprach. Diese zweite Überlieferung von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu bestätigt diese erste von Ibn Umar radiallahu anhuma. Und die Überschrift heißt ja, wer alles sagte, dass man beim Aufstehen und so weiter. Und das weist darauf hin, dass der Imam sagt, ich gehe davon aus, dass diejenigen Sahaba, die diese Überlieferungen überliefert haben, auch danach gehandelt haben. Das muss nicht sein. Es kann ja auch andere Gründe geben, es kann auch andere Überlieferungen geben, aber Ausgangslage ist, man geht davon aus, dass sie das so gemacht haben. Diese zweite Überlieferung stärkt das, was wir gerade eben gesagt haben, und zwar, dass man die Hände genauso hebt wie am Anfang des Salah. Deswegen das nicht irgendwie beim Hochheben nach oben gehen, sondern wenn man steht, dann ist der Zeitpunkt gekommen, in dem die Hände in Höhe der Schultern zu heben sind, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Aussage von Ali ibn Talib am Anfang, radiallahu anhu, dass es sich um das Pflichtgebet handelt. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Beginn des Pflichtgebetes den Takbir sprach und seine Hände auf Höhe der Schultern hob. Das weist darauf hin, dass es hier die Beschreibung der Pflichtgebete ist, aber es schließt ja nicht aus, dass man beim freiwilligen Gebeten dasselbe macht. Denn grundsätzlich gesehen, auch wenn es einige Unterschiede gibt zwischen den Gebeten, also zwischen den Pflichtgebeten, einige Regelunterschiede zwischen den Pflichtgebeten und den freiwilligen Gebeten, trotzdem gilt grundsätzlich, was die Bewegung angeht im Gebet, was die Bewegungsabläufe angeht im Gebet, so sind sie die gleichen. Ja? Also da spricht ja viel mehr dafür, dass sie gleich sind, als dagegen, also dass sie ungleich sind. gleich zum Beispiel, man erst ist der Qiyam, dann ist der Ruku', dann ist der Raf' min Ruku', dann ist der Sujud, dann ist der Julus, dann ist der Sajdatayn, dann ist der Sujud. Das ist ja bei allen freiwilligen Gebeten in dieser Reihenfolge. Unterschiede gibt es zum Beispiel in Bezug auf die Pflicht des Stehens im Salah. Die Pflicht überhaupt, das Salah zu machen, aber ich gehe in Bewegungsabläufe, ist zum Beispiel, dass man dass die Pflicht des Qiyam unterscheidet sich von Pflicht beim freiwilligen Gebet. Dann auf der Reise, ob man sich Richtung Qibla wenden muss beim Verreisen, ist ebenfalls ein Unterschied. Aber das sind ausgewählte Beispiele, die, wie man so schön sagt, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Das war eine zweite Überlieferung. Dritte Überlieferung ist von Malik ibn al-Huwairith radiallahu anhu. Er sagte: Ich habe gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Anfang seine Hände hob und den Takbir sprach. Ebenso hob er seine Hände, wenn er sich verbeugte und auch wenn er seinen Kopf von der Verbeugung erhob. So, diese drei Situationen kennen wir. Und dann sagte er, hob sie so weit, bis er zu den Ohrläppchen kam. Aus dieser Überlieferung ergibt sich das nicht. Ja, ergibt sich nicht das, was der Imam in seiner Überschrift gesagt hat. Also mir erschließt sich nicht das daraus. Also er hat, wenn überhaupt, dann das Gegenteil, dass er eben nicht der Meinung war, dass er es gemacht hat. Aber wenn man es genau nimmt, er spricht gar nicht über die Situation und deswegen kann man eigentlich ihm diese Aussage weder zu noch abschreiben. 746 Abu Huraira radiallahu anhu sagte: Wenn ich vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen würde, könnte ich seine Achselhöhlen sehen. Ubaydullah ibn Mu'adh sagte dann: Siehst du nicht, dass er im Gebet nicht hätte vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam stehen können? Da fügte Musa ibn Marwan al-Raqi nach der Aussage: Könnte ich seine Achselhöhlen sehen, hinzu. Gemeint ist, wenn er den Takbir sprach und seine Hände hob. Diese Überlieferung, er will damit aussagen, radiallahu anhu, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam genauestens beobachtete und erkannte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Hände hochhob, sodass man das Weiße seiner Achseln sehen konnte, sallallahu alaihi wasallam. Und weil es gibt manche Leute, wenn sie ihre Hände heben, dann heben sie nur so halbherzig. Hier bleibt eindeutig der Oberarm am Oberkörper kleben. Okay, aber das ist nicht die Art und Weise, wie er gehoben hat, sondern hat tatsächlich seine gesamten Hände, seine Arme hochgehoben und den Oberarm von seinem Oberkörper entfernt. Und gemeint ist, wenn man Kleider hat, durch die man die Achselhöhle sehen könnte. Wenn man sie nicht sehen kann, geht es um die Hebung, um die Höhe, wie hoch er sie gehoben hat. Auch aus dieser Überlieferung ergibt sich jetzt nicht unbedingt das, was in der Oberüberschrift geschrieben steht, sondern es ist eher eine Beschreibung des Hebens der Hände im Salat. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam brachte uns das Gebet bei. Er sprach den Takbir und hob seine Hände. Als er sich verbeugte, legte er seine Handflächen zwischen seinen Knien aufeinander. Dann hörte Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu davon und er sagte: Mein Bruder hat die Wahrheit gesprochen. Wir pflegten dies zu tun. Danach wurde uns angeordnet, es so zu machen, das heißt, die Knie mit den Händen zu halten. Aus dieser Überlieferung ergibt sich von Abdullah Mas'ud radiallahu anhu auch wiederum die Bestätigung des Hebens der Hände beim ersten Takbir, beim Takbiratul Ihram. Wie gesagt, über die sich die Gelehrten also alle einig sind, dass dies eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Aber richtigerweise ist das Heben der Hände nicht der Takbir. Ja, das Heben der Hände ist das Heben der Hände, das ist eine Sunna-Handlung des Salah und man tritt in das Gebet ein durch den Takbir. Wenn wir sagen Takbir, dann wird der Ausdruck Allahu Akbar. Und offensichtlich war am Anfang des Islam das Gebet etwas anders als später. Und deswegen hat er hier Sa'd ibn Abi Waqqas widersprochen, weil diese Sache kennen wir nicht und keiner meines Wissens nach handelt auch danach, dass man die Hände zwischen seinen Knien aufeinander legt, etwa die Innenfläche auf die Innenfläche und das zwischen die beiden Knie. Das gibt es heutzutage nicht mehr, sondern Sunna ist, dass man seine Hände, Handinnenflächen entweder auf die Knie legt oder die Knie damit ergreift. Aber schaut einmal, wie der Umgang war von Sa'd radiallahu anhu mit Abdullah, dass er sagte, auf Arabisch, yani, sagte er, Sadaqa Achi. Ja, mein Bruder hat die Wahrheit gesprochen, mein Bruder hat recht. Das, was er sagt, ist nicht falsch. Nur er bezieht sich auf eine Phase, bevor es geändert worden ist. Und deswegen nicht, dass ihr denkt, dass es was Seltsames ist, was er berichtet. Und dann, ich möchte euch nur mitteilen, dass er sagt, es ist richtig, nur bezieht sich auf die Phase vorher. Und durch solche Informationen lassen sich oft Widersprüche sehr schnell vermeiden, beziehungsweise Streitigkeiten beiseite legen, indem man weiß, die Aussage richtig einzuordnen und in welchem Kontext sie eigentlich getätigt wurde, ausgesprochen wurde. Wallahu a'lam. Kapitel 117. Wer überliefert, dass Hände nach der Verbeugung nicht gehoben werden? Nach der Verbeugung, yani, gemeint ist bei der Verbeugung. Das heißt, bei der Verbeugung, eher, wallahu a'lam. Auf Arabisch heißt es, inter Rukur. Und damit ist also gemeint, dass man die Hände nur am Anfang des Salah einmal hebt. Beim ersten Takbiratul Ihram. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, soll ich euch nicht genau so vorbeten, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qama sagte, das heißt der Überlieferer vor Ibn Mas'ud, dann betete er, Abdullah ibn Mas'ud, vor und erhob seine Hände nur einmal. Dann jetzt, wenn wir die Überlieferung so anschauen, hört sich so an, als wäre es keine Sunna, die Hände danach noch einmal zu heben, richtig? Deswegen sagte Abu Dawud als im Anschluss darauf, Vorsicht, er sagte, dies ist eine Verkürzung eines langen Hadith. Er ist mit diesem Wortlaut nicht sahih. Er ist mit diesem Wortlaut nicht sahih. Und das ist auch genau der Streitpunkt, diese letzte Aussage, dass er seine Hände nur einmal hob. Ja? Davon abgesehen müssen wir immer zu den Regeln vom Fiqh, den Usul-Fiqh immer zurückkehren und uns bei scheinbar widersprüchlichen Überlieferungen muss man gucken, wie ordnet man sie richtig ein, denn es kann nicht sein, dass sie sich widersprechen, weil es kann ja nicht sein, dass der Prophet s.a.w. im gleichen Salah, im gleichen Moment die Hände gehoben hat und nicht gehoben hat. Also müssen sie sich jetzt auf verschiedene Situationen das Ganze beziehen. Und das heißt, selbst wenn ein Sahabi sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Hände im Salah nicht gehoben, ich habe das gesehen, und der andere sagt, ich habe gesehen, wie er sie gehoben hat, dann sagt der Gelehrte in diesem Fall, jeder überliefert das, was er gesehen hat. Ja? Jeder überliefert das, was er gesehen hat. Und dann kann es unterschiedliche Erklärungen geben dafür. Es kann sein zum Beispiel, dass er es manchmal gemacht hat und manchmal nicht gemacht hat, damit man weiß, dass es keine Sunna ist. Dass es kein Wajib ist. Ja? Und es kann auch sein, dass er, sallallahu alaihi wasallam, es zeitweise gemacht hat und dann zeitweise nicht gemacht hat. Und dann stellt sich die Frage, was war zuerst und was war zuletzt? Ja? Was ist ein Nasikh und was ist ein Mansuch? Ja? Weil diese Fragen müsste man dann hinterher beantworten. Erstmal gilt natürlich, erste Voraussetzung ist, wir brauchen die Authentizität der Überlieferung. Und danach handeln wir danach oder verstehen sie entsprechend. Die nächste Überlieferung, Al-Bara radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hände zu Beginn des Gebetes in die Nähe seiner Ohren hob. Danach tat er dies nicht mehr. Auch diese Überlieferung ist daif. Danach in dieser Version heißt es nicht, dass er dies nicht mehr getan hat, dass er dies nicht mehr tat. Ja? Und auch dies daif. Das heißt sogar, es gibt auch eine Überlieferung, die dem widerspricht. Dem widerspricht. Und auch sie selbst ist ebenfalls nicht authentisch. Sufyan sagte, Sufyan, wenn man sagt Sufyan, dann meint man, wer heißt es, Thawri oder Ibn Uyayna. Und wenn man vom Faqih spricht und in Zusammenhang Kufa, wird wohl eher Sufyan al-Thawri gemeint sein. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, er sagte, in Kufa hat er uns dann gesagt, danach tat er dies nicht mehr. Interessant, ne? Es ist sehr wichtig, dass man die Überlieferung alle betrachtet, nicht nur eine einzige. Weil er will damit sagen, unser Lehrer, ja, weil diese Überlieferung, also wenn man im Arabischen mal ausnahmsweise mal ein bisschen genauer hinschaut, dort sagt Abu Dawud, rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Muhammadin al-Zuhri. Und das heißt also, sein Lehrer Muhammad, Abdullah ibn Muhammad berichtet über Sufyan. Tamam? Und Sufyan berichtet jetzt über einen Lehrer namens Yazid. Okay? Und wenn er jetzt sagt, ich habe unseren Lehrer Yazid mehr als einmal diesen Hadith sagen hören. Früher hat er nie diesen Satz gesagt, danach tat er dies nicht mehr. Später hat er diesen Satz gesagt. Also ist es ein starkes Indiz für den sogenannten Idraj. Idraj bedeutet, er hat jetzt hier eine Aussage irgendwann getätigt und die Leute haben danach verstanden, dass dies Teil der Überlieferung ist. Teil der Überlieferung ist. Vielleicht hat er seine Meinung gesagt, aber manche Zuhörer haben gedacht, das wäre Teil der Überlieferung. Tamam? Und das weist eben, oder das ist ein Hinweis auf die Schwäche. Ein Hinweis auf die Schwäche. Weil die Überlieferungen werden ja, ändern sich ja nicht im Laufe der Zeit oder sollten sich nicht ändern im Laufe der Zeit. Abu Dawud sagte, diesen Hadith haben Hushaym, Khalid und Ibn Idris über Yazid überliefert. Sie haben nicht erwähnt, danach hat er dies nicht mehr. Danach tat er dies nicht mehr. Versteht ihr? Also haben wir jetzt hier, wir haben Sufyan, Hushaym, Khalid, eben diese vier Überlieferer, alle überliefern über Yazid. Alle sagen, der hat diesen Satz nie gesagt. Sufyan sagt, später hat er den Satz einmal gesagt, früher nicht. Also weist es darauf hin, das hat mit der Überlieferung gar nichts zu tun. Er hat seine Meinung gesagt, das ist das, was er darunter verstanden hat. Und das ist immer ein riesiges Problem, wenn man jemandem etwas zuschreibt, was er nicht gesagt hat, sondern nur, was man aus seinen Aussagen verstanden hat. Okay? Also mit anderen Worten, ich sage, der so und so, ich sage solche, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Dhuhr-Gebet verrichtet und dann hat er das gemacht, das gemacht, das gemacht und ich erwähne, und am Anfang des Salah hat er seine Hände gehoben. So, wenn du jetzt darunter verstehst, dass er es sonst nicht gemacht hat, dann ist das dein Verständnis von dieser Überlieferung. Aber das muss ja nicht stimmen. Das muss ja nicht stimmen. Ich muss ja nicht jedes Detail erwähnen. Ja, es kann ja auch passiert sein, ohne dass ich es erwähnt habe. Und da natürlich ist das ein Grund für Meinungsverschiedenheiten. Aber wenn wir klare Überlieferungen haben, die besagen, dass er es gemacht hat, alaihissalam, das ist natürlich eine Sunna, die man nicht einfach verwerfen kann. 751, in dieser Version heißt es, dann hob er seine Hände am Anfang. Manche Überlieferer sagten, er hob seine Hände einmal. Okay, manche Überlieferer, genau das ist, was wir auch gerade eben festgestellt haben. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu sagte, ich habe gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hände zu Beginn des Gebetes hob. Danach hob er sie nicht mehr, bis er das Gebet beendete. So, das wäre eine klare Überlieferung über einen bestimmten Fall. Nicht über alle Fälle, nicht über 23 Jahre. Ja. Abu Dawud sagt, dieser Hadith ist nicht sahih. Abu Hurairah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Beginn des Gebetes seine Finger streckte, ja, wortwörtlich seine Hände streckte und das wies eben darauf hin, dass er die Hände hob. Ja, das ist ein anderer Ausdruck, aber auch streckte, madda yadayhi, dass man nicht denkt, er hat seine Hände so gehoben zum Beispiel. Nein, er hat seine Hände gestreckt, nicht dabei übertrieben, aber auch nicht dabei untertrieben. 118. Mit dem 117. Kapitel beendet Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, die Thematik, wenn man im Salah die Hände hebt. im Gebet die rechte auf die linke Hand legen. Ibn Zubayr radiallahu anhu sagte, die Füße auszurichten und die eine Hand auf die andere Hand zu legen, gehört zur Sunnah. Diese Überlieferung, abgesehen von ihrer Schwäche, ist inhaltlich korrekt, weil sie wird gestärkt durch andere Überlieferungen und deswegen bei den Gelehrten, yani, man kann sagen, eigentlich ausnahmslos, legt man die rechte Hand auf die linke Hand. Ich sage fast ausnahmslos, es gibt eine so Meinungsverschiedenheit unter manchen Gelehrten, rahimahullah ta'ala, die sich aber einfach lösen lässt. Deswegen können wir sagen, bei allen Gelehrten ist es Sunnah, also allen Gelehrten aller vier Rechtsschulen, ist es Sunnah, dass man die rechte Hand auf die, bei allen Imamen der Rechtsschulen ist es Sunnah, dass man die rechte Hand auf die linke Hand legt. Das gehört zur Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Füße auszurichten, yani, je nachdem, was damit gemeint sein soll. Wenn damit gemeint ist, dass man die Füße in Richtung Qibla wendet, so ist diese Überlieferung gesagt nicht authentisch, deswegen kann man sich jetzt darauf nicht berufen. Und wenn damit gemeint ist, dass die Füße in einer Reihe gerade stehen, nicht der eine Fuß vorne steht, der andere Fuß hinter steht, darüber kenne ich auch keine Meinungsverschiedenheit. 755. Abu Uthman al-Nahdi berichtet, dass Ibn Mas'ud im Gebet die linke Hand auf die rechte legte. Da sah ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und legte ihm seine rechte Hand auf die linke. Im Arabischen, liebe Geschwister, der Begriff Hand ist ein Begriff, der sich zum einen bezieht auf das, was wir als Handgelenk bezeichnen, also bis zur Handwurzel, aber auch bis zu den Ellbogen, ist auch Yad im Arabischen, denn Allah Azzawajal sagte, dass wir unsere Hände waschen sollen bis zu den Ellbogen. Das ist im Koran. Und, wie heißt es, sprachlich gesehen bezieht es sich sogar bis zu den Schultern. Okay? Bis zu den Schultern. Ist das alles, bedeutet das Yad. Deswegen, gemäß dieser Überlieferung hier gibt es keine Einschränkung. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel die rechte auf die linke Hand direkt legen würde oder ein bisschen weiter wandern würde, war das alles in Ordnung. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, dass man jetzt auf den Oberarm legt. Aber wie gesagt, das alles gilt im Arabischen als Yad und wäre eine Umsetzung der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man es umgekehrt macht, ist es falsch. Die linke Hand ist nicht auf der rechten, denn die rechte Hand gilt als die wertvollere Hand, mit der man die guten Sachen macht. Und mit der linken Hand macht man die Dinge, die was mit Unreinheiten zu tun hat. Die rechte Hand ist edler. Es ist Sunna, dass man mit der rechten Hand begrüßt, dass man mit der rechten Hand gibt, mit der rechten Hand nimmt, mit der rechten Hand isst, mit der rechten Hand trinkt und deswegen auch die rechte Hand auf die linke Hand im Salah legt, platziert. In einer anderen Überlieferung, wie heißt es in Sahih al-Bukhari, heißt es, wenn ich mich richtig entsinne, dass man von Sahl radiallahu anhu, dass man die rechte Hand auf den linken Arm legt. Die rechte Hand auf den linken Arm legt. Das ist, wie gesagt, weil das ja alles Yad ist. Ne? Das alles, also von Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, das alles nennt man Yad im Arabischen. Deswegen, wenn jemand seine Hand eben da auf den Arm legt, weil das ist absolut in Übereinstimmung mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer bestimmten Position gesehen wurde, zum Beispiel jemand sagt, der Prophet a.s.w. wurde gesehen, wie er seine Handinnenfläche auf das Handgelenk gelegt hat, bei der Handwurzel gelegt hat, dann sagen wir, das ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber schließt nicht die andere Sunnah aus, weil er hat ja das gesagt und das gemacht. Weil genauso wie ich mich richten darf nach seinen Aussagen, darf ich mich richten nach seinen Handlung und umgekehrt. Yani. Sogar manchmal ist manchmal ist seine Aussage aussagekräftiger als seine Handlung. Und manchmal ist seine Handlung aussagekräftiger als seine Aussage. Ja. Aber grundsätzlich sagt man eigentlich eher, dass seine Aussage aussagekräftiger ist. Warum? Weil mit der Aussage willst du jemanden ansprechen. Aktiv, du sagst jemandem etwas. Das heißt, du willst ihm etwas mitteilen, du überlegst dir, was du sagst. Ja? Aber die Handlung ist, kann verschiedene Ursachen haben, warum jemand etwas so oder so macht. Ja? Tayyib. Wir sind bei 756. Ali, radiallahu anhu, sagte, es gehört zur Sunna, die eine Hand unterhalb des Bauchnabels auf die andere zu legen. In dieser Überlieferung spricht der Imam rahimahullah ta'ala quasi über die Platzierung, das heißt, wo man die rechte auf die linke Hand, das ist zwar klar, aber wo platziert man dann die Hände nach dieser Überlieferung? Unter dem Bauchnabel. Und es gibt da verschiedene Überlieferungen. Tamam. Und hier sagen wir grundsätzlich gesehen, was ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist, dass alle Positionen in Ordnung sind. Warum? Weil der Prophet, als er über diese Thematik gesprochen hat, was hat er den Leuten gesagt? Er sagt, leg die rechte Hand auf den linken Arm. Tamam. Das heißt, wenn du die rechte Hand auf den linken Arm legst und du machst es auf deine Brust oder zwischen Bauchnabel und Brust oder auf deinen Bauchnabel oder darunter, ja, für all dies ist eine Umsetzung der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er sallallahu alaihi wasallam gesehen wird, wie er das in einer bestimmten Stelle gemacht hat, ja, irgendwo muss er es ja machen. Dann heißt es ja nicht, dass das automatisch eine Einschränkung ist seiner Aussage. Das heißt nicht, dass nur diese Aussage gültig ist. Okay? Weil das kannst du nur bringen, wenn er gesagt hätte, leg es nur an diese Stelle, nicht an andere Stelle. Aber wenn er dir, zum Beispiel, er war in Mina, a.s.w., oder er war in Arafah, und er stand in Arafah an einem bestimmten Stelle. Vorher hat er gesagt, man muss in Arafah sein. Und dann stand er in Arafah genau bei den Koordinaten so und so. Heißt es, dass man nur dort stehen darf? Nein. Und sie hat das extra klar gemacht, nicht, das ist keine besondere Sunna, dass man sich genau dahin stellt, sondern stellt euch irgendwo hin. Wa'arafa kulluha mawqif. Ganz Arafa ist ein. Und das gleiche sagt er über Mina. Überall in Mina kann man sich aufhalten. Überall in Arafa kann man sich aufhalten. Okay? Damit man nicht denkt, diese Position hier ist eine Sunna und das jetzt versuchen Millionen von Menschen gleichzeitig auf die eine Stelle zu kommen, zu einer Stelle zu kommen. Tayyib. Diese Überlieferung über Ali ibn Talib ist da'if, wenn sie authentisch wäre, würde es, wie gesagt, auch nichts daran ändern. Also du kannst es ja sowieso machen, ob es jetzt überliefert ist oder nicht überliefert ist, weil es sowieso unter die allgemeine Aussage fällt. Jarir al-Dabbi sagte, ich sah, wie Ali radiallahu anhu seine linke Hand oberhalb des Bauchnabels mit der rechten am Handgelenk ergriff. Yani er ergriff mit der rechten Hand die linke Hand am Handgelenk und machte dies oberhalb des Bauchnabels. Also offensichtlich auf den Bauch. Ja, auf den Bauch. Abu Dawud sagte, über Sa'id ibn Jubair wurde oberhalb des Bauchnabels überliefert. Abu Mijlaz sagte, unterhalb des Bauchnabels. Das heißt, die Überlieferer widersprechen sich jetzt hier, ja, was sie über Ali überliefern. Ebenso wurde es über Abu Huraira überliefert, aber die Überlieferung ist nicht besonders stark. Ja. Es muss nicht der einzige Grund sein, die Überlieferung abzuschwächen, aber die Meinungsverschiedenheit der Überlieferer, wo es jetzt genau war, ist ein Grund natürlich, nämlich Ittirab. Ittirab nennt man, wenn man den Fall hat von zwei Überlieferungen, die man nicht in Einklang bringen kann. Es gibt keinen Grund zu sagen, diese Überlieferung ist authentischer als die andere. Und das bedeutet, man handelt eigentlich nach keiner von beiden. Das heißt, man lässt die Überlieferung beiseite, bis einem klar wird, welche davon die richtigere ist. 758. Abu Huraira sagte, im Gebet die eine Hand mit der anderen zu halten, findet unterhalb des Bauchnabels statt. Abu Dawud sagte, ich habe gehört, wie Ahmad ibn Hanbal über Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi sagte, dass er selbst daif sei. Da ist die Frage natürlich, diese verschiedenen Überlieferungen über die Sahaba radiallahu anhum, die einzeln betrachtet daif sind, können sie sich gemeinsam stärken, sodass man sagen kann, es ist in Ordnung, dass man es unterhalb des Bauchnabels macht, wie es jetzt über Abu Huraira überliefert worden ist, wie es über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu überliefert worden ist. Allahu a'lam, wenn die Überlieferungen nicht sehr schwach sind, der Hadith-Gelehrte sagt, ja, das darf man. Ja, wenn die nicht sehr schwach sind. Und für uns ist es einfach nur eine Stärkung unseres Asl. Weil der Asl ist bei uns, man darf es. Ja, der Asl ist bei uns, man darf es. Also gehen wir auch davon aus, es stärkt unseren Asl und ändert in der Praxis nicht besonders viel. 759, Tawus sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegte im Gebet seine rechte Hand auf der Brust auf die linke Hand zu legen und die eine Hand mit der anderen festzuhalten. Hier heißt es darüber, dass die Überlieferung sahih ist. Das kann aber nicht die Überlieferung an sich sein. Warum? Weil Tawus war ja kein Sahabi, sondern war von der Generation danach. Also muss es hier eine Stärkung gegeben haben mit anderen Überlieferung, das nur nebenbei erwähnt, aber das ist natürlich der Grund, warum der Imam rahimahullah ta'ala diese Munqatih-Überlieferung als letzte in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Tayyib. Nehmen wir noch ein bisschen vom nächsten Kapitel. 119. Mit welchem Dua man das Salah beginnt? Nun haben wir den Takbir gesprochen, die Hände gehoben und jetzt die Hände rechte auf die linke Hand unter der Brust platziert zum Beispiel. Und die Frage ist jetzt, welchen Dua sprechen wir jetzt oder was sagen wir als nächstes? Und allseits ist bekannt, dass der Prophet a.s. sein Gebet mit einem Dua, mit einem Bittgebet begonnen hat, noch bevor er den Koran al-Karim gelesen hat. In der Koran al-Karim sind die Worte Allahs, tabaraka wa ta'ala, und bevor man die Worte Allahs spricht, wendet man sich Allah azza wa jal zu, bereitet sich darauf vor, bereitet sein Herz darauf vor, man stimmt sich darauf ein, und es gibt mehrere Überlieferungen, die diesbezüglich überliefert worden sind, und eine sehr lange Überlieferung ist die folgende, die wohl die längste ist, fast die längste ist, wallahu a'lam, die diesbezüglich überliefert worden ist. Der Kürze halber, wenn es etwas zu anzumerken gibt bei der Überlieferung, mache ich das direkt im Text. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zum Gebet aufstellte, sprach er den Takbir und sagte, ich werde jetzt den Text erstmal auf Deutsch lesen und später, wenn wir fertig sind, lese ich den Dua einmal auf Arabisch, falls jemand das auf Arabisch auch lernen möchte. Der Dua lautet folgendes: sprach den Takbir und sagte, auf Deutsch heißt erstmal, ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der ihm Ergebenen. O Allah, du bist der König. Ich habe keinen Gott außer dir. Du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Ich habe meiner Seele Unrecht zugefügt. Ich bekenne meine Sünden, so vergib mir all meine Sünden. Niemand vergibt die Sünden außer dir. Und leite mich zu den besten Charakterzügen. Niemand leitet zu den besten Charakterzügen außer dir. Und wende die üblen Charakterzüge von mir ab. Niemand kann die üblen Charakterzüge abwenden außer dir. Stets zu deinem Dienst, immer deine Religion unterstützend. Alles Gute ist in deinen Händen. Das Übel wird dir nicht zugeschrieben. Mein Gelingen ist nur durch dich und meine Zuflucht ist zu dir. Gesegnet seiest du und erhaben. Ich bitte dich um Vergebung und wende mich dir reuevoll zu. Guck mal dieses lange Bittgebet an, was ein Ausdruck der Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung ist von dem besten Menschen, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist, alayhi salatu wassalam. Und nicht nur als, sozusagen, sagt er das als Vorbild, sondern der Mensch, je mehr er über Allah tabarak ta'ala weiß, desto mehr weiß er Allah azza wa jal zu schätzen und weiß, welche eigentliche Position er in diesem Universum einnimmt. Bevor ich den zweiten Teil lese, wir sehen hier sehr schön, dass der Hinweis darauf, du möchtest die Fatiha lesen. Die Fatiha ist ein Bittgebet zu Allah azza wa jal, bei dem du um einiges bittest, unter anderem um die Rechtleitung, dass Allah dich rechtleitet. Aber jeder weiß, dass er Fehler macht. Jeder weiß, dass er sündhaft ist. Jeder Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Die Sünden sind ein Grund dafür, dass du das Gelingen von Allah also nicht bekommst. Das Gelingen ist Tawfiq. Und die Sünden sind ein Grund dafür, dass du dass dir der Rizq verwehrt bleibt. Und nicht wie die Leute denken, sie machen was verboten, bekommen Rizq. Nein, es ist eigentlich genau umgekehrt. Du wirst nicht durch die Sünde etwas von Allah mehr bekommen. Und deswegen ist es angebracht, dass man diese Position klar macht. Wer ist Allah? Wer bin ich? Und oh Allah, wenn du uns verzeihst, dann ist das aus deiner Fülle heraus. Weil du bist der König, in deiner Hand ist alles. Und deswegen auch, interessanterweise, beginnt man sein Gebet mit dem Bitten um Verzeihung der Sünden. Und wenn man fertig ist mit dem Gebet, was macht man? Man bittet wieder Allah tabarak ta'ala um Verzeihung unserer Sünden. Und wenn dies für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gilt, was für Sünden wird er denn begangen haben, alayhi salatu wassalam? War deswegen unser einer erst recht. Und ich sage den Hadith einmal vielleicht auf Arabisch. Er sagte, und auf Arabisch ist es das, ist es die ersten zwei Sätze Auszüge aus Versen des Koran. Der erste ist: وَجَّهْتُ وَجِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und der zweite ist: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Und daraus entnehmen wir sehr schön, dass innamal a'malu bin niyat. Der Mensch, es kommt immer darauf an, was er beabsichtigt. Wenn du Worte sprichst, auch wenn sie mit dem Koran übereinstimmen, aber dir geht es nicht um die Lesung des Koran, dann brauchst du auch die Isti'ada vorher nicht sagen. Es passt jetzt zwar hier nicht gut rein, aber du brauchst nicht mal im Zustand der großen Reinheit sein. Beim Koranlesen im Gegensatz schon. Tamam? Aber hier natürlich beim Salat, was kann man, so Wudu haben, ist ja logisch. Ja? Aber weil manche gesagt haben, im Sujud soll man keine Duas sprechen, die im Koran vorkommen. Nein. Dieser Hadith ist ein Argument ganz deutlich dagegen. Das ist doch kein Koran, was er liest hier, alayhi salatu wassalam. Das wäre ja eine Mischung. Dann würde ja, das wäre ja schon halb Gott bewahre, halbe Entstellung, weil Worte, Allahs mischt mit seinen Worten und so weiter. Nein, hier geht es, liebe Geschwister, um ein Aussehen. طيب, dann sagt er: Allahumma antal malik, la ilaha illa ant. Oder la ilaha li illa ant. Anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsan al-akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. طيب glaube, im Arabischen schreibt sich es schön. Und übrigens ist es gut für den Muslim, wenn er viele solche Bittgebete liest, auch in seiner Sprache. Ja? Weil manchmal sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Prophet gibt dir Ideen, was du sagen kannst, wie du Adab hast mit Allah im Gespräch. Ja? Mach dir erstmal klar, mit wem du redest. Du bist der König, niemand vergibt die Sünden außer dir. Also du bereitest dich vor, damit du nachher weißt, was du verlangen kannst und was du sagen sollst. Wenn er sich verbeugt hatte, sagte er, O Allah, für dich habe ich mich verbeugt, an dich glaube ich und dir habe ich mich ergeben, mein Gehör, Augenlicht, Gehirn, meine Knochen und meine Nerven seien dir gegenüber demütig. Allahumma laka raka'at, wa bika amantu wa laka aslamt, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Und das zeigt hier, liebe Geschwister, man kann allgemein sagen, O Allah, ich bin dein Diener, ich bin dir ergeben und du bist mein Herr. Das stimmt. Aber jeder von uns weiß, dass die detaillierte Aufzählung solcher Dinge stimmt einen auf diese Sache auch ein. Versteht ihr? Yani, wenn ich sage, O Allah, ich danke dir für alle Ni'ma, die du mir gegeben hast. Ist schön. Super Aussage. Aber wenn du anfängst zu überlegen, was er dir alles gegeben hat, das führt dazu, dass du dich anfängst zu schämen. Yani, du hast mir das gegeben, das gegeben, das gegeben, das gegeben. Yani, eigentlich, wenn du nachdenkst, du kommst gar nicht, du kannst nicht aufhören zu zählen, was es alles gibt. Und jetzt beschwere ich mich, dass er mir eine Sache weggenommen hat. Ein Eib. Macht man nicht. Okay? Sondern im Gegenteil, man ist dankbar für das, was man bekommen hat. Ja? Das ist sehr wichtig. Und deswegen diese detaillierte Aufzählung ist nicht, nicht umsonst. Ja? Wenn er sich von der Verbeugung, taban diese Dua, die er gesprochen hat im Ruku', ist eine Überlieferung. Ja, wir keine andere, Subhana Rabbi al-Azim, haben wir meistens gelernt. Das ist die einfachste, kürzeste, gibt es keine kürzere als diese. Okay? Und dann sagt man die mindestens dreimal sagen und so weiter, weil er auch gesagt hat, du'amma al-Ruku' fa'azimu fihi al-Rabb. Ja, was in Ruku' geht, dann verherrlicht Allah, yani azim, sagt Subhana Rabbi al-Azim. Das ist eine Form der Verherrlichung, aber es ist nicht die einzige Form der Verherrlichung. Du kannst andere Sachen sagen. Taban. Und wenn er sich von der Verbeugung erhob, sagte er, Allah erhöre die Worte desjenigen, der ihn Lob preist. O unser Herr, dein ist das Lob, dass die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist und alles, was du darüber hinaus willst, ausfüllst. Auf Arabisch, Rabbana wa laka alhamd, mil as-samawati wa mil al-ard, Entschuldigung, mil as-samawati wa al-ard, wa mil ama baynahuma, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Eine auch, das zeigt, als würdest du sagen, O Herr, unser Lob, was wir dir aussprechen, sei so groß, dass es die Himmel und die Erde ausfüllt und was dazwischen ist. Und du hast uns ja nur das mitgeteilt. Wir wissen ja nicht, was du noch alles erschaffen hast. Deswegen auch alles darüber hinaus bitten wir dich auch darum, dass dieses Lob das ausfüllt. Nur Allah weiß ja nicht, wie schwer solche Aussagen der Waagschale legen. Der Prophet sagt es sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Also Alhamdulillah füllt die Waagschale aus, yawm al-qiyam. Deswegen, wenn ein Mensch ständig nur Allah loben würde, Alhamdulillah sagen würde, das ist, yani, was will er sonst machen, um seine Waagschale so schnell auszufüllen? Dann heißt es, wenn er sich niederwerfen wollte, sagte er, O Allah, für dich habe ich mich niedergeworfen, an dich glaube ich, dir habe ich mich ergeben, mein Gesicht hat sich vor demjenigen niedergeworfen, der es erschaffen, geformt und dann schön gemacht hat, der das Gehör und die Augen hineingesetzt hat. Segensreich sei Allah, der Beste aller Schöpfer. Auf Arabisch, سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. Und wenn er den Taslim des Gebetes gesprochen hat, das heißt Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hat, sagt er, O Allah, das heißt auch nach dem Salam, wenn er fertig war, O Allah, vergib mir, was ich bereits an Sünden vorausgeschickt habe und was ich noch davon zurückhalte, was ich davon offenkundig getan habe und was insgeheim und worüber du besser Bescheid weißt als ich. Du bist derjenige, der vorzieht und zurückstellt. Es gibt keinen Gott außer dir. Auf Arabisch. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wal-mu'akhir la ilaha illat. Was meint ihr, wenn jemand diese Lobpreisungen Allahs vom Herzen sagt? Kann es dann sein, dass sein barmherziger Herr ihn zurückweist? Als wenn der Diener einen Fehler eingesteht und er weiß, dass Allah tabaraka ta'ala ist al-Ghafur al-Rahim, der alle Sünden vergibt. Und dass er das schon gemacht hat mit Menschen vor dir und die jetzt leben und machen wird mit Menschen nach dir. Und du weißt, dass es ihn nicht stört oder anstrengend ist, zu vergeben. Und du darüber hinaus sogar weißt, dass Allah sich darüber freut, wenn du ihn um Verzeihung bittest. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man über Allah Azza wa Jal gut denkt. Also man handelt, so wie der Prophet gehandelt hat, sallallahu alaihi wa sallam, und dann soll man, inshallah, sich über alles Gute freuen. Man soll frohen Mutes sein. Was soll einen erwarten? Yani, du weißt, was in deinem Herzen ist. Tamam? Du weißt. Und das ist ähnlich, wie es gibt eine Überlieferung, sie ist maqtu'. Maqtu', yani, sie ist nicht authentisch über den Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu überliefern. Tamam? Sondern sie ist über einen, ich glaube, es war Mujahid, rahimahullah ta'ala, also Schüler von Abbas, wo er erzählt, dass über das ist ein Beispiel für Husn al-Dhann. Husn al-Dhann, daran gibt es authentische Überlieferungen, die noch besser sind, als die ich jetzt erzähle, aber ist nur in diesem Fall eingefallen. Ich meine, eine bessere, damit ihr seht, es gibt viele, kennt die Überlieferung über den einen Mann, der so viele Sünden begangen hat, und dann hat er, machen Sie an Stelle Stopp, ja? Dann hat er, rahimahullah, der Prophet erzählt uns die Geschichte, alaihi salam. Und dann hat er, als er im Sterben lag, seinen Kindern gesagt, wenn ich gestorben bin, dann verbrennt mein Körper. Und wenn er zu Asche geworden ist, dann geht bitte zum Meer und streut diese Asche ins Meer und lasst den Wind das überall hintreiben. Warum? Sagt er, weil wenn Allah imstande ist dazu, mich wieder auferstehen zu lassen, wird er mich bestrafen, so wie er keinen anderen seiner Diener bestrafen hat. Ja? Und was geschah? Allah subhanahu wa ta'ala sagte nur, sei. Und schon stand er bei ihm. Und er fragte ihn nur, was ist der Grund, dass du das gemacht hast? Und er sagte, ich hatte Angst vor dir. Ja, eine Angst vor deiner Strafe. Und das war's. Diese Ibadah, das ist eine Ibadah des Herzens. Das sind die Ibadah Qalbiyah. Das sind ja die wertvollsten überhaupt. Weil im Herzen ist der Iman. In erster Linie, immer, wenn im Herzen nicht, wird auch nicht woanders sein. Okay? Im Herzen, die Heuchelei und der Kufr und die ganzen Krankheiten, Ar-Riya und alle Sachen. Tamam? Und er hatte Khashya. Khashya ist eine der Ibadat Qalbiyah, eine der Ibadat des Herzens. Und das ist das, was ihn errettet hat. Können Sie sich vorstellen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wenn Allah imstande ist, dann Allah ist doch imstande, ist doch klar. Ja? Aber diese Angst, die er im Herzen vor Allah ta'ala hatte, und diese Einsicht auch, darfst du auch nicht vergessen, die Einsicht im Herzen, ich habe Fehler begangen, ich habe Sünden begangen, tamam? Und darüber hinaus ist auch noch verbrennen, ist ja auch nicht unbedingt eine Sunna, oder? Dass man sich verbrennen lässt. Tayyib, auf jeden Fall, dann gibt es eine andere Überlieferung, das ist eine authentische, die ich gesagt habe, die hat der Prophet erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, das ist klar. Aber es gibt ein anderes Beispiel, Yom al-Qiyamah heißt es, in dieser Überlieferung von Mujahid, rahimahullah ta'ala, wie gesagt, nicht authentisch und Propheten, sondern als ein Beispiel für die Husn al-Dhann. Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu einem seiner Diener, dass er aufgrund seiner Sünden, Allah schickt ihn mit den Engeln, Gott über die Erde zur Hölle. Tamam. Und dieser Diener ist traurig. Ist traurig, er hat das nicht erwartet, dass er zur Hölle geschickt wird. Allah Azza fragt ihn, ja wieso? Er sagt, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, du wirst mir verzeihen. Okay. Und das ist der Grund, dass Allah Ta'ala gesagt hat zu seinen Engeln, ich verzeihe ihm, dass sie ihn ins Paradies geht. Das ist Husn al-Dhann. Das ist Husn al-Dhann sogar in Akhira. Also das ist Darul Jaza. Darul Jaza heißt, man nennt das, wofür wir sind, Darul Amal. Darul Amal heißt wortwörtlich das Haus der Taten. Yani hier wird gehandelt. Hier geht nicht abgerechnet. Du als Gläubiger bekommst deinen Lohn hier gar nicht. Du als Ungläubiger bekommst deine Strafe hier. Was du hier bekommst, ist nichts. Später ist Darul Jaza. Al-Jaza ist der Lohn, das heißt der Haus sozusagen des Abrechnens, des Belohnens, im positiven als auch im negativen Sinne. Was Husnul Dhan angeht, gibt es hier viele andere Überlieferungen, ebenfalls die authentisch sind, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah azza wa jal uns zu den Menschen machen, die über Allah tabaraka gut denken. Aber das Entscheidende ist, liebe Geschwister, dieses Gutdenken ist zusammen mit dem Handeln. Handeln heißt nicht, dass der Mensch nie einen Fehler gemacht hat. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Menschen, der keinen Fehler gemacht hat. Es gibt keinen Menschen, der keine Sünde begangen hat. Was waren die Sahaba, bevor sie Muslime waren? Die haben nicht weniger schlimme Sachen gemacht, als du, bevor du Muslim geworden bist oder bevor du religiös geworden bist. Tamam? Vielleicht hast du sogar gar nichts angebetet. Die haben angebetet Dinge, die sie selbst hergestellt haben. Also abgeirrter kann man gar nicht sein. Aber Allah hat den Menschen recht gehalten, so wurden sie zu den besten Menschen überhaupt. Weil darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man ihn einsehen, Allah um Verzeihung bitten und sich bessern. Sogar heißt es dann im Hadith, selbst wenn du danach den Fehler wieder begehst, aber du bittest Allah wieder um Verzeihung, verzeiht dir Allah ein zweites Mal. Und es hört auch nicht auf. Es gibt nicht eine Situation, wo Allah sagt, halas, es reicht jetzt langsam. Allah ist kein Mensch. Allah Azza wa Jal ist kein Mensch. Bei ihm die Barmherzigkeit hat seine Grenzen erreicht. Okay? Nein. Sondern Allah Ta'ala ist barmherziger mit den Dienern als, wie es heißt im Hadith, als eine Mutter mit ihrem eigenen Säugling. Also kannst du, aber drehen wir den Spieß um. Also, wenn Allah Ta'ala dann jemanden bestraft, dann ist es Katastrophe. Was muss denn der alles gemacht haben? Das heißt, er hat nichts von der Barmherzigkeit bekommen. Und deswegen ist ja auch interessant, deswegen sagte ja der Ibrahim im Koran zu Azar: Ich befürchte, ich habe Angst, dass dich vom Al-Abama, vom Gnadenvollen, Strafe trifft. Weil man würde sich fragen, warum sagt er nicht, dass die Strafe trifft vom Allmächtigen, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Überlegenen. Ja? Nee, vom Gnadenvollen. Inni akhafu an yamassaka min ar-Rahman. Also Ar-Rahman ist der Gnadenvolle. Ja? Weil normalerweise vom Gnadenvollen kommt keine Strafe. Aber wenn sie kommt, dann ist sie heftig. Ja? Dann hast du ihm nichts mehr, keinen Grund übrig gelassen, dass er mit dir barmherzig umgehen soll. Deswegen, solange du ein gläubiger Mensch bist und du La ilaha illallah sagst und nichts Schwerwiegendes tust, sei frohen Mutes und denk gut über Allah Ta'ala und handle weiter und mach weiter und mach weiter und mach weiter. Lass dich nicht ablenken. Wenn du das Gefühl hast in deinem Gebet manchmal, du bist nicht so konzentriert. Ja, aber das ist, dann ist das Gebet nicht perfekt. Aber du bist immer noch auf einem sehr guten Weg. Mach weiter. Lass dich nicht ablenken. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du betest manchmal, um gesehen zu werden, ja? Dann die Vergangenheit, vergiss sie. Das nächste Mal, ich bete, mache ich nicht mehr, um gesehen zu werden. Der Prophet sagt, وَأَتْبِعِ السَّيَّاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوَ. Lass der schlechten Tat eine gute Tat folgen, dann löscht sie sie aus. Ja? Deswegen, glaube ich, heute mal nach vorne, weil er eben Hoffnung hat auf die Barmherzigkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Möge Allah euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.